Catalina Deban das Aguilar, Sonderberichterstatter für das Recht der Behinderten des UNO-Menschenrechtsrates und seine Begleitung, trafen am 2. Mai mit einer Maschine in Pyongyang ein.